Jedenfalls hat er als tüchtiger Theologe diese hure Vernunft genau untersucht, dieses Phantasma bei Luther, und hat auch neuerlich diesen ungeheuren irrationalistischen Schub bei Luther gezeigt, den er in den Protestanten hineingebracht hat. Und Nägs und Kluge, die will ich jetzt nicht näher kennzeichnen, als da noch was sehr Brauchbares geliefert haben, 1981 mit diesem Lesebuch oder dieser Materialsammlung, diesem Brainstorming Geschichte und Eigensinn, der sich hauptsächlich um den Arbeitsbegriff sehr qualifiziert auch dann dreht und auseinandersetzt, in der deutschen Produktionsöffentlichkeit, wie sie das nennen. Die haben vor allem dann diesen Geist Leibdualismus bei Luther hervorgehoben. Und gut, das kann ich jetzt auch nicht ausführen, würde zu lang werden, kann man nachtragen, und machen das vor allem an der Bibelübersetzung bei Luther auch fest. Ich will bei der Bibelübersetzung, das habe ich sozusagen selbst rausgekriegt, obwohl es auch andere dann zu meinem Entzücken auch, vor allem der René Pillack auch wieder rausgekriegt haben, bei der Bibelübersetzung mogelt Luther sozusagen. Das heißt, er trägt im Gegensatz, im Unterschied zu der echten, strengen Übersetzung aus dem Hebräischen, das wäre zu überprüfen an der Übersetzung, die so in 20er Jahren Martin Buber und Franz Rosenzweig unternommen haben und die sehr also lesenswert ist im Abgleich mit diesen ganzen lutherischen Bibelübersetzungen oder darauf zurückgehenden sogenannten revidierten kirchlichen Ausgaben. Der schiebt also ständig den Arbeitsbegriff direkt oder indirekt in die Übersetzung hinein, seinen Arbeitsbegriff. Und ich will nur dieses eine Beispiel, was ich jetzt mal gefunden habe, nennen. Wir kennen das wahrscheinlich, diejenigen, die Konfirmandenunterricht oder so hatten, haben das vielleicht mal auswendig gelernt oder gehört oder gelesen. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und das ist also die ganz eingefleischte Luther-Übersetzung mit der Mühe und Arbeit. Mühe hat immer die Konnotation von Arbeit in diesem deutschen Sinn von Mühseligkeit, Arbeitsqual, aber dieses zusätzliche Arbeit steht überhaupt nicht in diesem hebräischen Text drin, und ich habe es gerade im Band hier recht zur Hand. Bin gerade am verzweifelt am Blättern, aber ich habe jetzt den falschen Band erwischt. Aber ich habe es auch hier mal rausgeschrieben. Das ist in der Übersetzung bei Luther, habe ich eben genannt, wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Die Schriftwerke sind das in der Buber-Rosenzweig, sind die Preisungen, ja, also Salomo ist das wohl, die Loblieder Salomos oder so ähnlich heißt es. Und da ist es dann bei den Preisungen im Original ein Gebet Mosches des Mannes Gottes. Ja, in deinem Aufwallen wenden all unsere Tage, so eine expressionistische Sprache gebracht haben, um nur ganz genau und plastisch den hebräischen Sinn wiederzugeben. Wir lassen unsere Jahre wie einen Seufzer vergehen. Die Tage unserer Jahre sind für sich 70 Jahre, und war es in Kräften, sind es 80 Jahre. Und ihr Ungestüm ist Mühsal und Harm, wenn's mäht, eilends entfliegen wir. Also nichts von Arbeit. Das ist ja so ein Beispiel. Also das Harm steht dafür Arbeit. Ja, man könnte sagen Mühsal und Arbeit gewesen. Was Luther mit Arbeit übersetzt hat. Also die haben es, ob die es nun adäquat übersetzt haben, muss man halt gucken. Man muss sich Theologen schnappen und muss Leute, die Hebräisch können, und dann muss man gucken, wie die das übersetzen würden, und muss sich darum streiten. Aber jedenfalls, diese Arbeit ist nicht zum einzigen und nicht zum ersten Mal von Luther in so eine Bibelübersetzung reingetragen. Und hier Geschichte und Eigensinn ist halt der Passus über Luther sehr hübsch, dass die Luther nochmal sprechen lassen, wie er seine Gegenangriffe, gegen Kritik seiner Bibelübersetzung, dass er so verdeutscht hat, dem Volk aufs Maul zu schauen und so, die Deutschen wollen. Das ist seine Argumentation eigentlich. Ja, ihr sagt, ich habe hier herangetragen, aber ich sage euch, wir haben den Leuten aufs Maul geschaut, wir haben uns selbst damit ungeheuer viel Arbeit und Mühe gemacht mit unserer Übersetzung. Wir haben nicht einfach was aus den Worten, aus den papierenden Seiten übersetzt, schreibt er, sondern wir sind auf die Gasse und haben den Leuten das vom Maul geschaut und haben den Leuten zugehört, haben die Leute gefragt, also richtig volkstümlich, könnte man mit Recht sagen, richtig volkstümlich, ja, und wir sind Fleisch vom Fleische der Leute und wir haben deswegen auch die adäquate Übersetzung hingekriegt, also Luther und sein Mitarbeiter dabei der Bibelübersetzung.